Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ich begrüße alle recht herzlich heute am Mittwoch, den 16. April 2014, zur wöchentlichen Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Es ist 20.30 Uhr. Wir fangen ab heute pünktlich an und gehen erstmal die organisatorischen Sachen durch. Kurzer Hinweis, es gibt keine Abstimmungen nach 22.30 Uhr. Festlegungsversammlungsleiter. Vorschlag, ich würde die erste Hälfte machen und beim zweiten Teil, wenn es dann um die Vision geht, würde ich an Wischer übergeben. Gibt's dazu Gegenrede? Gut, wunderbar, dann ist das so beschlossen. Die Aufnahme wird von Wischer gemacht. Dann kommen wir zur Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung. Beziehungsweise der letzten Sitzungen, denn es waren, glaube ich, zwei. Wir haben einmal vertagt. Ist das richtig? Ja, wobei wir, also vorletzte Sitzung können wir auf jeden Fall machen. Letzte Sitzung haben wir noch nicht so ganz das mit dem Protokoll im Wege geklärt. Es war vorhanden, aber noch nicht an der richtigen Stelle. Das heißt, wir behandeln das Protokoll von vor zwei Wochen und von vor letzter Woche wird auf nächste Woche verschoben, richtig? Vielleicht, ja. Gut, dann schaut doch einfach mal rein. Wenn es was zu beanstanden gibt, dann sprecht jetzt oder wenn euch nachher was auffällt, gerne auch später noch. Gibt es Gegenrede zum Protokoll? Dann ist das vorläufig erstmal beschlossen, es sei denn, während der Sitzung kommt noch eine Beanstandung. Gut, dann kämen wir zur Übersicht offene Aufgaben und Projekte. Gibt es da etwas Neues? Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir das nächste Woche einmal durchgehen. Gibt es zum Vorschlag, das nächste Woche einmal wieder durchzugehen, Gegenrede? Dem ist nicht so, dann gehen wir weiter. Protokollführer schlage ich vor, wie immer alle. Ins Wiki brauchen wir noch jemanden, der das überträgt. Könnte ich machen. Wunderbar, danke Thomas. Gut, dann ist das so beschlossen. Und wir kommen zur Festlegung der Tagesordnung. Ich würde vorschlagen, dass der Reihe nach von oben nach unten durchzugehen. Gibt es zu dieser Vorgehensweise Gegenrede? Gut, dann fangen wir doch beim ersten Top an, Wiki fixen. Bitteschön. Ja, im Zuge der Änderungen des Wikis, bei dem die Syntax umgestellt wurde in irgendeiner Form, also ich weiß nicht genau, ich kenne mich nicht aus. Jedenfalls ist es so, dass einige Dinge, die wir da so Automation drin hatten, jetzt nicht mehr funktionieren. Dazu gehört unter anderem ein Seitenverzeichnis, was glaube ich Rudi jetzt schon entfernt hat, soweit ich es gesehen habe. Dann so der Counter, den wir drin hatten, der funktioniert nicht mehr, guckt sich vielleicht auch Rudi an. Und aber das Wichtigste, was wir schon bei den Protokollen jetzt gemerkt haben, unser Protokollvorlage funktioniert nicht mehr. Sprich, er überträgt es gar nicht mehr irgendwie. Deswegen haben wir das Protokoll von letzter Woche noch nicht da drin. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir die Vorlage selber wieder hin oder warten wir darauf oder was machen wir in der Zwischenzeit? Also ich weiß nicht, ob man es kann. Man kann es mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob die Zuordnung dann richtig ist, indem man, wenn man die einzelnen Protokolle quasi nur auf den, also die Seiten quasi separat per Hand erstellt, einzeln und dann halt per Verlinkungen da auf der Übersichtsseite hinzufügt oder so. Ob das jetzt für den Übergang sinnvoll ist oder nicht, würde ich mal gern, ja, Meinungen einhören. Jo, dann bitte ich um Wortmeldungen. Also ich meine, Punkti würde es ja jetzt, wenn er jetzt das reinstellen will, gleich merken. Du kannst es halt nicht mehr so schön reinstellen. Ich glaube, du hast das früher auch schon mal gemacht, ne? Ja, ne, was ja, ist da jetzt zu tun? Ja, das, also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es wird jetzt so sein, dass du, wenn du da auf diesem, wir haben ja jetzt diesen Button drin da, wo man neue Dinge einreichen kann, ne, dann wird automatisch das Datum da generiert und dann kopierst du das dann nur rein und das war's, richtig? Ja, genau. So, und diese Vorlage, die funktioniert irgendwie nicht mehr. Also du kannst da zwar noch da draufklicken und dann geht da irgendwas auf, aber es wird nicht mehr irgendwie übertragen, so wie ich das verstanden habe. Also funktioniert schlicht nicht mehr. Also muss man eine neue Seite erstellen, ganz profan klassisch. Das vermute ich, genau. Man muss eine neue Seite erstellen und muss dann irgendwie auf der Übersichtsseite irgendwie alle Protokolle oder was, oder ich weiß nicht, wie das vorher war, ob da nur alle, also ob wir die direkt immer da gleich reingemacht haben oder woanders rein, weiß ich nicht. Standen die vorher auf der Protokollseite, wenn es neu war, immer da noch extra drinne? Oder war das gleich immer in der Übersicht mit drin, die Protokolle, die neuen? Dazu wäre es natürlich schön, wenn wir Rudi fragen könnten, aber der ist heute wahrscheinlich nicht da. Ah, verstehe. Also muss man das dann extra auch noch verlinken, zusätzlich noch auf der Übersichtsseite verlinken. Genau, da musst du auf der Übersichtsseite quasi den, ich weiß, ja, da die halt aufmachen und da bearbeiten, dann den Link da reinsetzen und auf die Seite, die du neu erstellt hast, dann, ja, verweisen. Würde ich so behaupten, dass es jetzt so gemacht werden muss, wenn der Ding nicht geht, die komische Vorlage da. Also machen ja sonst die anderen auch immer alle, glaube ich, ne? Ja. Was ist jetzt mit dem Protokoll? Also das kommt jetzt später, dann jetzt danach noch mit dem Protokoll, was danach steht. Genau, und das ist halt, was ich jetzt hier noch reingepostet habe, das ist jetzt das Protokoll von letzter Woche, das ist der Exile jetzt auf der, ja, auf einer anderen Wiki-Seite einfach unter einem anderen Tag mit Projektgruppe Finanzkrise reingehauen. Das ist ja falsch, oder nicht? Richtig, das ist ja falsch, deswegen muss das Protokoll halt noch dann übertragen werden in unserer Protokollliste, wobei ich mich dann natürlich auch frage, ob das mit den Tags und so unten überhaupt funktioniert. Also, keine Ahnung. Dass es richtig zugeordnet wird, auch in den Übersichten und so. Ich Das schätze, ist dass die ganzen Formatvorlagen und einfach überarbeitet werden müssten. Gibt es da einen konkreten Ansprechpartner? Also von den Architekten des Wikis, irgendjemand, der da auf Verwaltungsebene für zuständig ist, dass wir Fragen stellen können. Gibt es da eine Anlaufstelle? Also in der, wenn man auf der Wiki-Seite ist, dann ist ja oben diese Info, die wichtige Änderung und so. Und da hat sich jetzt keiner direkt geoutet, wer schuld ist, sondern steht nur einer drin, der das geschrieben hat, ja, also das Yamasi, weiß ich nicht, wer das ist, Bundes-IT. Gibt es jemanden, der da den Hut auf hat, der das quasi verfolgt, um da eine Klärung herbeizuführen? Oder was ist dein Vorschlag mit dem Tagesordnungspunkt jetzt als Ergebnis? Ja, genau, dass wir uns einigen, was wir jetzt machen. Wenn sich jemand den Hut aufsetzen möchte, um da mal zu nachzufragen, wie wir jetzt damit weitermachen können. Also vornehmlich das Protokoll, der Rest weiß ich jetzt nicht. Reicht ja auch erstmal, wenn wir erstmal das Protokoll gefixt haben. Weil ich vermute mal, dass die nach und nach die Dinge, die Befehle dann irgendwie anpassen werden oder sagen werden, wie sie angepasst werden können. Vermute ich mal. Freiwillige Form. Thomas, du bist nicht zu hören. Probier's nochmal. Jetzt? Ja. Ja, also ich kann es machen. Also ich primär mal quasi die Protokolle und dann den Rest, ja, mal schauen. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir zum nächsten Tagesordnungspunkt weitergehen. Noch eine kleine Technik. Vielleicht noch mal vorweg, ich habe es parallel gerade getestet. Man muss jetzt bei der Eingabe und der Führung des Protokolls drauf achten. Das ist nicht mehr wie früher, dass es, sag mal, ein bisschen robuster war. Man darf zum Beispiel hinter den Überschriften, wenn man zum Beispiel drei Gleichheitszeichen, dann Top und dann irgendwas und dann wieder drei Gleichheitszeichen, darf man dahinter nicht eine Uhrzeit schreiben, weil sonst wird es nicht als Überschrift erkannt, sondern nur als normaler String. Und ich habe das mal getestet, wenn man die Uhrzeit praktisch in die nächste Zeile packt, dann funktioniert es richtig. Also hinter die Überschriften nichts mehr packen. Gut. Also ich habe noch mal eine Frage jetzt. Also Thomas, du machst jetzt die Updates. Also weil ich sehe gerade auf dieser Wiki-Seite, da steht hier Semantic Media Wiki Anleitung. Also diese, was da ausgefallen ist an Modulen, da steht, gibt es hier irgendwie eine Anleitung, wie das zu ersetzen ist. Ist das jetzt deine Aufgabe oder was machst du noch mal? Ich versuche jemanden zu erreichen, der das kann, weil ich habe schon mal kurz reingeschaut und es scheint wohl nicht so einfach zu sein. Also man muss halt irgendwas irgendwie neu programmieren und ja, ich weiß nicht, ich glaube, da möchte ich mich jetzt nicht extra einarbeiten. Ja, genau. Oh, okay, danke. Aber es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, also das Protokoll dann am besten mal manuell erstellen. Genau, praktisch, Michael, was du jetzt gerade gemacht hast, so muss es gemacht werden, nicht hinter dran packen. Genau, dann testen wir einfach, ob das funktioniert. Falls es Probleme gibt, besprechen wir das nächste Mal noch einmal, auch gleich als ersten Tagesordnungspunkt, damit wir da weitergehen. Gut, gibt es zu dem Tagesordnungspunkt noch weitere Anmerkungen? Ja, also ich weiß ja nicht, Bungi will es, probiert es einfach nochmal aus mit der Vorlage oder was? Und wenn es nicht geht, dann irgendwie per Hand mit erstellen jetzt für dieses Protokoll. Richtig? Ja, genau. Also ich probiere ein bisschen rum und wenn ich dann keine Lust mehr habe. Also hier, das sieht sogar noch, ich habe gerade die Seite offen, das sieht aus, dass es sogar einfacher ist. Also es gibt hier eine Anleitung, wie aus Alt mach neu, wie das dann aussieht, auszusehen hat. Ich kann es ja mal versuchen, aber garantiere nichts. Und schön wäre es natürlich auch, wenn es denn egal auf welche Art und Weise funktioniert, dass du das Protokoll von letzter Woche noch dann einfach mit reinstellst, was Excel da jetzt auch die Dings da geladen hat. Also nur Copy-Pasten quasi. Okay, ja, ist klar. Super. Gut, wunderbar. Noch etwas zu Top 1? Das klingt nicht so. Dann gehen wir weiter zu Top 2 AG in Pirateninfo eintragen. Bitteschön. Ja, wir haben, wenn ich gestern noch vorgestern, sonst, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, pirateninfo.de. Es ist so eine Sammelsurium-Seite von Piraten-Ansprechpartnern quasi in Bundesebenen, auf Landesebenen, auf AG-Ebenen und so weiter. Und da kam natürlich die Frage auf, warum unsere AG da noch nicht drinsteht und ob wir unsere AG da vielleicht eintragen wollen. Bis jetzt ist es so, dass man dabei immer so einen Ansprechpartner eintragen kann, eine E-Mail-Adresse von dem Ansprechpartner, einen Twitter-Account und einen Blog oder so. Oder einen Wiki-Eintrag, irgendwie sowas. Und dann ist die Frage, wie wollen wir das machen? Wollen wir jemanden dort eintragen? Oder wollen wir irgendwas Allgemeines da reinposten? Zum Beispiel den Geldsystem-Piraten-Twitter-Account und unseren Blog und das allgemeine Wiki und als Ansprechpartner keine Person schreiben, sondern keine Ahnung was. Oder wie wollen wir das handhaben oder wollen wir das ignorieren, whatever. Ich habe heute mal, weil ich das in der Tagesordnung gesehen habe, einen Blick auf diese Seite geworfen und ich hatte den Eindruck, dass es darum geht, eine Anlaufstelle für Kampagnenorganisationen zu sein. Ist das nicht so? Und warum, wenn es so ist, wie du das geschildert hast, Wischer, warum taucht es dann nicht auf der eigentlichen Webseite der Piraten auf? Das ist doch quasi dann redundant, oder? Ja, wie vieles, was die Piraten machen mit Portalen, gibt es da durchaus Überschneidungen, klar. Ja, geht's da nicht mehr um Kampagnen, hauptsächlich im Sinne von Wahlkampfkampagnen? Das kann ich ja nicht sagen. Es geht, glaube ich, allgemein um Kontaktlisten quasi. Und natürlich steht es jetzt im Wahlkampf, natürlich sind die Termine und so da alle mit speziell mit drin. Man kann natürlich die fragen, ob das nach dem Wahlkampf eingestampft wird und wir es deswegen jetzt ignorieren können. Deswegen frage ich ja, ob wir das machen wollen. Ich weiß es nicht. Also ich hatte es jetzt kurz verwechselt. Also es gibt so eine Piratenzeitung, die ist jetzt irgendwie gelauncht worden. Und da habe ich von dem Redakteur irgendwie ein Dankeschön für deinen Beitrag bekommen über Twitter. Und ich so, hä, ich habe keinen Beitrag für irgendwas geschrieben. Und dann ging das auch noch auf Firefox nicht. Aber das ist ein sehr, ich poste mal das rein, den Link. Und jedenfalls hat er irgendwie einen Retweet, den ich zu der Podiumsdiskussion gestern geschickt hatte mit Christian Felber, hat er da aufgenommen und das sofort sozusagen, es läuft durch, ist sehr sehr beweglich, also eine Homepage, wo Tweets und auch Social Media Dinge zusammengeführt werden, YouTube Videos, Interviews mit Kandidaten und so, also sehr sehr hoher, wie sagt man, hoher Durchsatz für ein Informationsportal, deutlich schneller als piratenpartei.de. Ja, ich weise aber darauf hin, dass diese Paperly haben ganz viele Leute. Also das kann jeder sich quasi privat aufsetzen und dann nur sagen, welcher Kanal soll da reinspielen und dann wird da reingespielt. Also das ist jetzt nichts Besonderes von Magister Navis in dem Fall hier, sondern das machen ganz, ganz viele Leute. Also ich hatte auch schon öfter mal so eine Benachrichtigung und jedes Mal, wenn der einen Artikel von dir übernimmt, dann kriegst du halt so eine Info, dass jetzt die Story von dir oder so dabei ist. Alles klar, okay. Alles klar. Sorry für meine Digital Naiveness. Keine Rolle. Kann ich ganz kurz nochmal unterbrechen auf den letzten Punkt, wenn man noch einmal in das Protokoll geht, was da angezeigt wird. Ich habe da parallel gerade mal die Sachen geändert. Das heißt, wenn man das beachtet, was ich gesagt habe, dann wird es durchaus einigermaßen vernünftig. Ist ja gut. Wenn es funktioniert, dann wird Bunky ja keine Probleme haben. Und er kann dann nächste Runde, nächste Woche berichten, ob dem wirklich so war. Na, ist die Zeitangabe wirklich so wichtig für das Protokoll? Also die Zeitangabe steht eigentlich sowieso nicht drin. Die schreibe ich nur rein für die Aufnahme, damit ich das zuordnen kann, und danach lösche ich die jedes Mal wieder raus. Also eigentlich steht die sowieso nicht mehr drin, außer du bist zu schnell und machst das Protokoll, bevor ich die Aufnahme fertig habe. Was du nicht tun solltest, weil dann der Link fehlt. Ah, okay. Gut. Dann wolltest du noch ein Meinungsbild oder reicht dir das? Nee, bis jetzt habe ich noch nicht so richtig gewusst, was ich jetzt mit der Pirateninfo machen sollte, außer dass Rolf angemerkt hat, dass das möglicherweise nur für die Kampagne jetzt für den Wahlkampf sein könnte. Möchtest du deswegen also ein Meinungsbild machen, ob wir uns da eintragen wollen oder wollen wir zuerst weitere Informationen holen, bevor wir das machen? Hallo an alle. Ich bin jetzt gerade reingekommen, aber höre schon, um was es geht. Aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, sich da nicht einzutragen, egal wie lange diese Seite existiert. Mit dem Aufwand, mit dem sie betrieben wird, glaube ich, dass sie auch länger als irgendeine Wahlkampagne halten soll. Das wäre quasi eine Pro-Stimme. Weitere Meinungen? Ja, also ich würde schon, ja genau, da fehlt ja auch der Termin. Also es kommt einen Tag zu spät, der Vorschlag. Also insofern auf jeden Fall ja. Gibt es Gegenstandpunkte dazu, dass wir das nicht machen sollten? Das ist nicht der Fall. Reicht dir das als Aussage oder... Ja, das reicht auch schon. Dann wäre halt der zweite Punkt, was wollen wir darauf stellen? Oder ja, Ansprechpartner, wer möchte sich da als Ansprechpartner präsentieren? Oder wollen wir irgendwie, keine Ahnung, einen allgemeinen E-Mail-Account von der AG einrichten und dann muss auch geklärt sein, wer greift dazu? Keine Ahnung. Solche Geschichten. Oder sollen es die Koordinatoren sich ausklüngeln? Was wollen wir machen? Also ich denke, natürlich wäre es, wir haben die AGs Wirtschaft, Finanz, Geld und so weiter, die haben doch Leute nominiert für die Themenbeauftragten. Ich denke, natürlich wäre das, dass die das übernehmen. Ich würde einen der Koordinatoren dazu machen. Ja, das sollten die Koordinatoren untereinander ausmachen, wer da der Ansprechpartner ist. Das wäre mein Vorschlag. Klingt nach einem Plan. Weil ich daran nicht so cool finde, ist, dass man dann jedes Mal, wenn dieser Koordinator nicht mehr da wäre, das wieder aktualisieren muss. Und das wird mit Sicherheit vergessen. Möchtest du die Mailingliste allgemein angeben, dass sich Leute darauf einfach abonnieren und dann uns schreiben können und wir dann sowieso antworten? Einer von den Koordinatoren, wer immer sich gerade berufen und angesprochen fühlt? Ja, das geht natürlich nicht. Weil auf die Mailingliste kannst du nicht einfach so draufschreiben. Deswegen meinte ich ja mit abonnieren, damit man dann auch draufschreiben kann. So viel Aufwand. Können wir nicht zu den geldsystempiraten.de uns eine E-Mail-Adresse einrichten und die dann irgendeinem hinrouten? Genau, das wäre meine Überlegung gewesen. Wenn wir sowas können, dann wäre das eine ganz gute Sache. Wer hat denn, ich glaube, Cosmic hat diese Domain angelegt, der ist jetzt taubstumm, aber wenn wir ihn fragen könnten, wenn er da Zugriff hat, dann könnte ich entweder da eine E-Mail-Adresse einrichten oder er selbst halt, wenn er das kann. Cosmic. Das ist ja echt ein Zufall jetzt, dass du gerade in dem Moment entstummst. Wir haben gerade von dir geredet. Ah, okay. Was geht's? Ganz kurz, hast du Zugriff auf die Domain geldsystempiraten.de? Also hast du da einen Account, wo du auch zum Beispiel eine E-Mail-Adresse zu einrichten könntest? Ja, theoretisch ja. Dann würde ich vorschlagen, dass wir da entweder eine Info-Ad oder eine Kontakt-Ad oder irgend sowas oder Office-Ad, wie ihr wollt, dazu einrichten und das als Weiterleitung einem der Koordinatoren geben. Oder man könnte, ich weiß gar nicht, ob das ginge, ob man diese Adresse auch, obwohl da kommt so viele Spams, ansonsten könnte man die vielleicht sogar anmelden auf dem Forum. Ja, also ich denke schon, dass ich das da einrichten kann. Ich war zwar schon lange nicht mehr drin in diesen Dingens, aber ist es dringend oder reicht es, wenn ich das über Ostern mache, weil ich bin jetzt gerade irgendwie, muss ich wieder Passwort suchen und so ein Scheiß. Also ich glaube, es ist keine Dringlichkeit dabei. Diese Pirateninfo-Seite gibt es ja schon eine Zeit lang und wir waren bis jetzt auch noch nicht drauf. Also von daher, wenn wir nach Ostern das machen, reicht das völlig. Ja super, also info@geldsystempiraten.de und die soll wohin geroutet werden? Ja, ich würde vorschlagen, einem der Koordinatoren zu kredenzen diese Adresse. Ja okay, dann schauen wir mal, wer von den Koordinatoren es will. Also mir selber die zuzuleiten, weiß ich auch nicht, macht das nicht so Sinn. Vielleicht der Wischer oder sowas. Ja, wird eh nichts passieren. Also, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass einer schreibt, ist gering. Oder wer möchte denn gerne? Also ich meine, ich bin da genauso wie Wischer. Ich stelle mich da durchaus zur Verfügung, aber ich glaube, da wird relativ wenig kommen. Deswegen ist es okay. Ich bin da emotionslos. Ja gut, dann rute ich euch beide. Geht das? Das ist eine gute Idee, ja. Ja, dann gehören die alle. Na, nee, okay. Dann noch die andere Frage. Wollen wir da oben stehen, also jetzt ihr Bunker hat gerade den Link nochmal reingepunkt, da steht dann immer ein Name von irgendjemandem und dann AG Netzpolitik und dann E-Mail und ja, was auch immer. Wollen wir da bei dem Namen auch keinen Namen hinschreiben, sondern was weiß ich, nix? Koordinatoren oder so? Ist die Frage ist an mich gerichtet? An alle. Ja, vielleicht ist es aufgrund der Kontinuität wirklich besser, dort einen kontinuierlichen jemanden zu wählen, ja, der dann bis auf Abwahl vielleicht dafür bereitsteht. Also ich weiß natürlich nicht, ob das den Erbauern dieser Seite gefällt, wenn wir da hinschreiben, die Koordinatoren und da keinen Namen quasi haben, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie mit Absicht da direkte Ansprechpartner haben wollen, auf irgendeine Art und Weise. Einfach damit sie ein Gesicht haben oder so, keine Ahnung. Ja, das denke ich. Naja, wenn wir beide das übernehmen, ist es ja kein Problem, dass wir unsere beiden Namen da reinschreiben und dann wissen die, mit wem sie es zu tun haben. Und wenn der eine halt keine Zeit hat, antwortet der andere, dass wir es konsularisch machen. Gut, wenn wir Twitter reinmachen und Twitter ist hauptsächlich Cosmic drin, dann ist Cosmic quasi auch mit im Boot. Also. Das ist natürlich klar, ja. Wieso den Twitter-Account von den Geldsystempiraten kannst du doch da reinpacken. Ja, richtig. Und den benutzt hauptsächlich Cosmic, deswegen meine ich erst dann auch mit dem Ohr. Ja, aber wer oben drüber steht, das heißt nicht unbedingt, ja gut, in dem Fall jetzt schon, weil die meisten Einzelpersonen da sind, aber ach, ich würde das alles nicht so hochhängen. Hauptsache, wir stehen da drin. Also ich würde zur Not euch beide reinschreiben und gucken, ob die da meckern, aber ich glaube eh nicht. Also ich würde genau. Vielleicht. Ja, Cosmic? Ja, bei dem Twitter-Account, das kann man jetzt ja auch mal ändern, oder was, wenn die, sag ich mal, die AG das. Ich kann ja den Text oben ändern auch und so, ne? Also das würde ich theoretisch erstmal so tun, als wenn es gibt keinen eigenen Ansprechpartner und dann würde ich da reinschreiben, also mal gucken, ob es geht, ne? Koordinatoren, AG Geld und Finanzpolitik, kontakt@geldsystempiraten.de und Twitter Geldsystempirat. Fertig. Ja. Den kann man kontaktieren, aber man hat nirgendwo einen direkten Namen quasi. Ja, Themen statt Köpfe, vollkommen recht. Ne? Genau. Gut. Also da würde ich jetzt, das ist jetzt kein Konsens. Also ich denke schon, Köpfe mit Themen. Oder nee, wie war das Themen mit Köpfen? Ich wollte auch nur ein Späßle machen. Ja, dann mach zwei Ecken oben dran. Und ach so, als Bild hätte ich dann unser Logo genommen. Klar. Gerne. Sind wir eigentlich in der Sitzung schon so richtig? Ja, schon seit 30 Minuten. Oh, okay. Sorry, ich muss ein wichtiges Telefonat führen. So, es ist kein Problem. Es ist nur jetzt so, wir hatten letzte Woche ja besprochen, dass wir pünktlich anfangen wollen. Pünktlich jetzt neu definiert als 20.30 Uhr. Und das ziehen wir jetzt einfach durch. Und das Ganze natürlich in der frommen Hoffnung, dass in Zukunft auch möglichst viele pünktlich zum Anfang da sind, damit wir tatsächlich nicht immer um halb, mal um drei Viertel und manchmal gar um neun anfangen. Gut, also sobald Cosmic dann sagt, er hat es umgestellt oder wie die Adresse dann heißt oder wir einigen uns jetzt vielleicht, dass sie kontakt@geldsystempiraten.de heißt, keine Ahnung, können wir das machen? Okay, also dann Contact oder Kontakt mit K, nee, ne, C, also Contact at. Ich würde eher Info empfehlen. Von mir das kann man nicht falsch schreiben. Ja, dann lieber Info. Okay. Dann würde ich schauen, wie wir das da auf die Seite bekommen. Wunderbar. Gibt es noch Gesprächsbedarf zu dem Tagesordnungspunkt? Gut. Dann schlage ich vor, wir gehen zum nächsten Punkt über. Gegenrede? Nein, das ist gut. Dann sind wir bei Top 3, kleiner Wahlprüfstein zu bearbeiten. Bitteschön. Montagabend kam man auf mich zu und sagte zu mir, ja, hier, jetzt im Wahlkampf gibt es natürlich wieder Wahlprüfsteine. Was ist das, ein Wahlprüfstein? Naja, es sind so Anfragen von Organisationen, von irgendwelchen Portalen oder was auch immer, die halt zum Wahlkampf jetzt halt die Position der Piratenpartei erfragen möchten zu bestimmten Themen. In dem Fall hier ist es sozusagen ja eine Meinung von einer, von einer Kammer, hier Zentralverband des Deutschen Handwerks. Und die haben hier so vier verschiedene Themenbereiche, unter anderem der erste Block, der wahrscheinlich uns auch interessiert, Stabilitätsunion schaffen, Transferunion verhindern, also was das Handwerk von der Europapolitik erwartet. Und dazu soll halt die Piratenpartei in dem Fall jetzt Stellung beziehen und an mich wurde halt herangetragen, ob wir uns damit mal beschäftigen können und dementsprechend dann eine Antwort formulieren. Ich habe es mir jetzt schon mal durchgelesen und es ist halt so, dass vieles von dem, was da steht, so eher genau gar nicht unserer Meinung ist, weil es sehr so so teilweise neoliberal und dieses nationale Denken halt vereint. Deswegen wäre es eine Frage, ich würde nicht auf alle einzelnen Punkte eingehen, sondern wahrscheinlich irgendwie einen allgemeineren Text für alle Punkte schreiben. Und es wäre die Frage, ob ihr das vielleicht ähnlich seht. Und als zweites, ob ihr da Lust habt, da dran mitzuarbeiten. Also halte ich für prinzipiell sehr sehr gute Gelegenheit, sich irgendwie zu äußern, weil das wird ja dann auch über die Mailingliste von dem Verband und so weiter darüber verteilt und man muss da aufpassen, ja, das gibt es so die der schmale Grat und der Spagat, dass man zum einen natürlich deren Interessen auch irgendwo, dass die sich wiederfinden und zum anderen aber natürlich das eigene in den die wie sagt man das, Erkennungsmerkmal dort wiedergibt. Also zur Frage, ja, also ich wäre damit mit dabei tendenziell. Also vielleicht kann man die Fragen auch aufteilen. Du hast jetzt zwar vorgeschlagen einen einzelnen Text, aber vielleicht kann man durchaus die Fragen auch einzeln beantworten. Also vielleicht müssen wir mal die sehen dann. Ich sehe halt die Gefahr dabei, dass wir nicht genug Programm haben, um diese, ich habe jetzt die Fragen noch nicht einzeln gelesen, aber es muss ja etwas sein, was in der Partei in irgendeiner Art mal beschlossen worden ist, was da reingepackt wird. Und da sehe ich halt eine schwierige Gratwanderung für uns. Das stimmt. Es gibt nicht zu allen Punkten jetzt direkt eine konkrete Aussage oder so. Aber ich glaube, so einen bestimmten Tenor muss man sich dann halt natürlich überlegen, den man da entgegenbringen kann, der eben auch eine Meinung wiedergibt, die quasi im Programm der Piraten sozusagen mitschwingt. Weitere Meinungen? Also ein Deadline steht drin, ist nächste Woche und also nächste Woche Freitag, um genau zu sein. Sprich, wir müssen am besten dieses Wochenende damit anfangen oder am besten fertig machen. Ich würde da auch nicht zu viel Zeit drauf aufwenden, denn so wichtig ist es doch wieder nicht, aber auch mal um zu sehen für alle, ne, was da so reinkommt und was die Leute da so schreiben. Und sonst, wenn wir das nicht machen, dann ist es so, dass Leute, die halt ja sich genötigt fühlen, dazu antworten, dann halt antworten. Ja, also aus der Präambel kann man da schon einiges rausziehen. Ich glaube, so Dinge wie Gemeinwohl oder sowas in irgendeiner Art und Weise lässt sich das schon aus der Präambel von unserem und Grundsatzprogramm und so ableiten. Was denkt ihr? Ja, sehe ich auch so. Ja, wobei das nicht sehr schwer ist. Ich glaube, aus unserem Grundsatzprogramm kann man alles ableiten, wenn man nur geschickt genug ist. Ich übertreibe ein bisschen. Mein Vorschlag wäre, wenn ihr das auch gut findet, dass ihr euch, also ich weiß jetzt, glaube ich, das war Bunky und Fischer, euch hinsetzt und den Text, den ihr dann geschrieben habt, einfach nächsten Mittwoch hier nochmal in die Runde schmeißt. Jetzt nicht so zum großen Überarbeiten, sondern einfach nur auch zum Kenntnis nehmen. Und dann kann man so rechtzeitig den abliefern. Also ich würde gern das Montag abliefern bei denen, die sich damit beschäftigen und die generell bearbeiten. Also wenn wir das abliefern wollen, dann Montag. Ja, dann schick's halt über die Mailingliste am Wochenende rüber. Das geht ja auch. Am Montag ist übrigens Ostermontag. Das stimmt. Da sitzt sie wahrscheinlich, trifft sie wahrscheinlich doch keiner. Dann eher danach. Wobei es blöd ist, sich über Ostern natürlich hinzusetzen und das zu machen, ist auch eine scheiß Idee, ehrlich gesagt. Muss ich mich mal selber, ne? Kurze Anmerkung, du schreibst ja auch extra ein kurzer Text, das soll nicht so lang sein. Und ich würde euch auch sehr empfehlen, ich habe ein paar Wahlprüfsteine mit der AG Europa mitgemacht, ich würde euch sehr empfehlen, nah am Programm zu bleiben. In dem Moment, wo ihr zu viel anfangt rein zu interpretieren ins Programm, wird euch das zerlegt von Leuten, die meinen, sie haben das schlauer gelesen. Noch weitere Meinungen? Also würde ich jetzt, um ein bisschen das definitiv zu machen, wollen wir das über die Mailingliste einfach machen, die Sache, oder ist ungeeignet, oder ein Pad? Ja, aber ich würde es schon im Pad irgendwie machen, ne? Also hier im Pad direkt gleich rein. In den Protokoll-Pad jetzt? Nee, in dem Pad, was ich da verlinkt habe, zu dem Wahlprüfstein. Ah, okay. Die Frage ist, ja, wie wir uns abstimmen, wann wir machen, ob wir uns zusammensetzen oder ob jeder für sich erst noch was schreibt, wie du willst. Mir wäre, glaube ich, ein fester Termin lieber, weil sonst ne, schadet es nicht. Ich muss nochmal überlegen, sozusagen auch wegen dem Zeitplan. Vielleicht können wir erstmal weitermachen. Ja. AMT? Ja, wollen wir dann zum nächsten Punkt übergehen? Ja. Gut, wunderbar. Also den Punkt habe ich eingestellt und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass Wischer zu Kanban eine Ausarbeitung im Rahmen seines Studiums gemacht hat. Und von daher wäre es mir eigentlich lieber, wenn ich das nochmal zurückziehe und ja, mich mit Wischer ein bisschen austausche und das gegebenenfalls dann später nochmal auf die TU bringe. Und zur Korrektur, ich habe da keine Ausarbeitung zu gemacht, sondern generell muss ich mich im Studium und im Berufsleben damit beschäftigen. Oder das. Gut, gut. Gut, dann ist das quasi eine Ankündigung und eine Information für alle mit dem Wunsch, das in Zukunft auf Makroökonomie anzuwenden. Ich schätze mal, das wird ein paar Wochen in Anspruch nehmen und wenn du was Neues hast, dann tu es als Tagesordnung auf unsere Mittwochssitzung. Und halte uns auf dem Laufenden. Ist das in Ordnung? Ja. Gut, wunderbar. Gibt's zu dem Punkt noch irgendeinen Redebedarf, sonst gehe ich weiter. Gut. Top 5, Diskussion mit Christian Felber gestern. Wir haben die Aufnahmen, die ist im Krähennest. Und da gibt's noch weitere Informationen dazu. Bitteschön. Cosmic. Ja, genau, die Felber-Sache. Und zwar, ich habe es ja reingeschrieben, also ich habe mit Christoph telefoniert. Wir können ihn beauftragen. Kostet wie eh und je ein Fuffi, wenn er so eine Sendung zusammenstellt. Oder wir können auch das Template haben. Da hat er am Anfang natürlich ein bisschen, ein paar Stunden reingesetzt, bis er das sozusagen vom Raven da nachgebastelt hat. Würde auch ein Fuffi kosten. Dann haben wir das Template, das ist so ein Premiere-Template, da sind dann wahrscheinlich alle Grafiken drin, auf so einer Timeline schon alles vorbereitet, da muss man dann Audiospur reinkopieren und muss dann halt die entsprechenden Dinge tun, damit dann das Video da rauskommt. Also da jemand wie Stimmbürger oder, ich glaube, Video Gold, wie der Name verspricht, der kann sowas sicher auch. Vielleicht findet sich noch jemand anderer von uns, der das dann sozusagen für uns kostenlos zusammenstellen würde, so ein Video. Ja, das sind die Optionen und so können wir das machen. Also beides ist für ihn okay. Wir können auch doppelgleisig fahren, ihm das Template abkaufen, erstmal selber loslegen und wenn wir mal keinen haben, der es machen kann, dann können wir ihn auch immer gerne beauftragen. Konkret jetzt bei der Felber-Sache, allerdings kann er erst am Donnerstag nächste Woche anfangen, das fertig zu machen. Das ist die einzige Einschränkung, also es geht jetzt nicht von heute auf morgen. Ja. Das wäre so der Stand. Piratus. Ich hoffe, man hört mich jetzt hier auch. Ich habe dazu eine Idee. Mein Gott, die 50 Euro sind jetzt eigentlich nicht tragisch, aber es gibt ja jetzt die neue SG innerparteiliche Bildung und soweit ich weiß, haben die auch ein Budget und da könnte man theoretisch anfragen, ob die solche Sachen nicht einfach finanzieren. Dann hätte man das von der Backe. Jupp, fragst du die? Jo, das kann ich machen. Das sollten wir aber trotzdem, also meinst du jetzt, dass wir jeweils immer die 50 Euro investieren und ihn beauftragen oder meinst du jetzt die 50 Euro fürs Template zunächst mal? Naja, das kommt halt darauf an, ob es jemand anderes hier machen kann. Wenn es keiner machen kann, dann müssen wir ihn weiterhin beauftragen. Und ich würde es, wie gesagt, wenn sich jetzt jemand meldet, der das Template bedienen kann, dann warum nicht das übernehmen, dann sparen wir uns das Geld, wenn derjenige das auch machen will. Wenn sich keiner meldet, lassen wir es ihn machen. Ja, cool, dann fragst du da mal an bei dieser Gruppe. Ja. Das ist eine geile Sammlung mittlerweile, das sollte dir eigentlich überzeugen. Definitiv, wir haben ja schon das in der Vergangenheit nachzuweisen, von daher glaube ich, dass Piratus das auch gut verkaufen kann. Dann wird das auf jeden Fall angefragt, unabhängig davon, dass das angefragt wird, brauchen wir trotzdem eine Entscheidung. Gibt es jemand bei uns, der das übernehmen kann, das Template zu nehmen und damit von uns aus kostenlos das auf YouTube anzufertigen? Oder geben wir die Beauftragung in jedem Fall für dieses Mal raus? Sprich, es müsste an dieser Stelle jemand vortreten, der dieses Template sich entweder einarbeitet oder bereits weiß, wie man damit umgeht und sagt, mach ich. Dem ist nicht so, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir in jedem Fall ihn für dieses Mal beauftragen. Oder wollen wir es erst über die Mailingliste abfragen? Also für dieses Mal würde ich ihn erst beauftragen, damit wir da am Donnerstag anfangen können. Und ansonsten gucken wir einfach mal, ob sich dann vielleicht doch noch jemand meldet, der das für uns machen will. Ja, sehe ich genauso. Die 50 Euro sind nicht tragisch. Wenn wir die jetzt nicht von der internen Bildung bekommen, dann zahlen wir die selbst. Thomas? Ja, ich habe noch eine andere Frage. Also die gesamten Aufnahmen, ich habe mal gesucht, die gibt's nur als YouTube oder gibt's die auch aus als MP3-Podcast oder irgendwas in der Form? Mischer. Also YouTube gibt's auf jeden Fall alle, die haben wir auch auf unserem Blog verlinkt. Als MP3-Podcast haben wir sie nirgendwo speziell gesammelt. Müsste man sich zusammensuchen. Also es gibt natürlich die grundlegenden Audiodateien, die könnte man sich natürlich zusammensuchen. Ein paar sind auch im Krähennest drin, aber auch nicht alle. Müsste man mal schauen, ob man die alten Links alle zusammenkriegt. Aber wofür, ist die Frage. Na, ich habe neulich mal das jemanden sozusagen schicken wollen. Also gerade wenn man, was ich im Zug, also ist ja deutlich wahrscheinlich doch ein bisschen leichter, auch eine reine MP3-Datei von der Größe. Dass man auf der Seite, wo diese Podiumsdiskussion im Wiki, wo die aufgelistet sind, ist jeweils nur der YouTube-Link und kein MP3, kein Podcast-Link. Ja, was Rudi gerade reingepostet hat, stimmt natürlich. Man kann alle VLF-Dateien, die irgendwo auf YouTube oder auf anderen Portalen rumschwirren, problemlos, kostenlos online konvertieren lassen und sich als MP3 schicken lassen. Also die Option existiert für jeden. Dauert halt ein bisschen, bis dies konvertiert ist und bis man es geladen hat. Die Frage wäre im Prinzip, wollen wir eine Sammlung anstellen mit MP3s, die wir von uns aus zur Verfügung stellen, um etwas mehr Barrierefreiheit in dem Bereich zu schaffen? Oder überlassen wir das den Leuten, die das als MP3 haben wollen, sich selbst online runterzuladen? Wie sieht's aus? Naja, also mit einem Smartphone ist es dann schon schwierig, dass, oder vielleicht geht's auch, aber gerade solche, das sind ja irgendwelche Codecs, die dann gebraucht werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass es gerade mit mobilen Geräten da Probleme geben könnte. Ich weiß nicht Bescheid, aber für die Allgemeinheit, also für den, sag ich mal, ein bisschen Technik, weniger technikaffin, ist es doch ein gewisses Hindernis. Und die MP3, also die Dateien, die müssen doch existieren. Also es ist einfach nur die Frage, ja, die zu sortieren und dann zu verlinken entsprechend. Richtig. Wunderbar. Das heißt, wir suchen jemanden, der sich den Hut aufsetzt. Freiwillige Form. Naja, wer macht denn in der Regel die Aufnahmen? Für den, der das hochgeladen hat, ist es doch eventuell am leichtesten, das wiederzufinden. Also statt, wenn ich jetzt da losziehen würde oder soll ich erstmal ewig suchen, weiß nicht. Das sind doch keine MP3-Dateien, die bei der Aufnahme entstehen, sondern OGG-Dateien. Das heißt, die musst du dann auch nochmal umwandeln in MP3. Weiß ich nicht, also OGG-Dateien oder so können doch inzwischen auch alle Player, Standard-Player wiedergeben insofern. Also ich glaube, seit geraumer Zeit ist es ja immer auch im Krähennest und es müsste MP3 sein. Und die Sendungen, die wir vorher hatten, die waren halt irgendwo verteilt rumliegen, entweder als WAV oder was auch immer und müssten dann vielleicht noch konvertiert werden, beziehungsweise wir ziehen die einfach dann von den Videos eben mit diesem Konvertierer runter und dann haben wir sie auch. Ist nur die Frage, wer setzt sich da den Hut auf, das alles zusammenzusuchen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei den Videos das so gemacht wurde, wie der Piratas und ich das auch eine Zeit lang gemacht haben, dass die Leerstellen rausgelöscht wurden, also da, wo jemand halt ein bisschen stumm war eine Zeit lang, oder wo mal 30 Sekunden nichts gesagt wurde, dass das dann automatisch rausgeschnitten wurde. Das ist dann in der Originaldatei natürlich nicht. Richtig, da hast du recht, das ist passiert auch, seit Raven das nicht mehr macht, werden diese Audiodateien auch nicht mehr so nachbearbeitet. Ich glaube, der Christoph, da müsste ich aber nochmal nachfragen, macht es teilweise auch. Nee, macht er nicht. Oder macht das? Ich weiß es nicht. Vielleicht übernimmt das auch einfach so, wie es vom Krämes kommt. Müsste ich nochmal nachfragen. Weiß ich gar nicht. Aber das heißt also, die Raven-Videos, sage ich mal, die sollte man dann auf jeden Fall einfach vom YouTube-Video runter konvertieren und dann hat man die beste Qualität. Wischer? Also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt in die alten Pads, ob da die Links immer noch drinstehen, weil zwischendurch hatten wir sie mal reingestellt, sind sie aber leider auch nicht mehr, also da kommt man auch nicht mehr so schnell auf die Version, deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, wie man da so schnell überall hinkommt und wahrscheinlich ist meine Vermutung, ist dann die schnellste Variante, das einfach von YouTube zu nehmen. Also ich habe jetzt im Krähennest habe ich jetzt den Sven Giegold als einzigen und im Suchbegriff Geldsystem gefunden. Ja, das liegt aber daran, dass der Giegold auf dem Krähennest unter Podiumsdiskussion, glaube ich, drin ist, richtig? Und ein paar andere Sachen, ein paar andere Diskussionen, zum Beispiel die vom Felber jetzt hier, die ist nicht unter dem allgemeinen Reden des Podiumsdiskussion, sondern unter unserem Sitzungspodcast der AG Geldordnung. Also unter einem anderen Label quasi. Also ich schätze, im Zweifelsfall ist es so, dass jemand, der das machen möchte, das auf eine Liste zwecks Barrierefreiheit bannen möchte, sich die Sachen konvertiert runterlädt aus von den YouTube ausgehend und dann von dort aus das im Prinzip auf eine Seite hochstellt, von der aus man darauf dann zugreifen kann. Ist die Frage, wer das macht. Also ich habe jetzt unter dem Suchbegriff Geldordnung noch die Ulrike Herrmann gefunden im Krähennest. Also sozusagen die beiden könnte ich dann damit zu den Links, zur Linksammlung dazu tun. Das ist doch schon mal ein Anfang. Den Bofinger müsste es auch irgendwie finden, den Bofinger-Regling. Weiß nicht, unter was die gelaufen sind, aber ich glaube, die waren auch im Krämes drin. Ja, oder im ESM-Squad. Das war ja damals, glaube ich, keine Veranstaltung der AG Geldordnung. Nee, genau, deswegen, die wird halt auch wieder da laufen. Ich glaube, die alle davor, also vor Ulrike Herrmann, haben wir, glaube ich, das Krämes noch gar nicht benutzt. Dann brauchen wir also einfach jemanden, der das jetzt erstmal übernimmt. Und erstmal anfängt, das auf eine Seite zu packen. Und von dort aus kann man ja dann weiterarbeiten. Das heißt ja nicht, dass einer das bis in alle Ewigkeit machen muss. Gibt es dafür Freiwillige? Wenn es keiner macht, macht es keiner. Dann können wir es maximal in unsere offenen Aufgaben mit reinschreiben und dann hoffen, dass sich irgendwann jemand annimmt. Da wir die nächste Liste nächstes Mal durchgehen als Liste, ist das tatsächlich eine Idee. Schreibt das doch ganz oben auf die zu erledigenden Aufgaben und Projekte. Dann wird das morgen in jedem Fall kurz besprochen. Morgen, nächste Woche. Dann würde ich zum zweiten Teil dieses Tagesordnungspunkts weitergehen. Und zwar folgendes. Der Vorschlag entstand gestern im Rahmen unserer Podiumsdiskussion mit Christian Felber, dass wir ein Gemeinwohl... Wir müssen noch, bevor wir die Bearbeitung klären, so habe ich Kosmos verstanden, müssen wir noch jemanden finden. Also bevor wir das Video mit Felber bearbeiten können, müsste sich noch jemand dazu bereit erklären, das Video durchzuhören und zu sagen, wann wer spricht und dieses aufzuschreiben, damit die entsprechenden Bilder zugeordnet werden können. Richtig? Cosmic? Ja, das ist richtig. Kannst du... Ja, ich wollte nur sagen, Entschuldigung, ich habe das sonst immer live mitgemacht und... Aber das ging jetzt diesmal nicht und ich habe leider auch keine Zeit, das zu machen, weil ich was eine Musikproduktion jetzt da ganz dringend fertig machen muss. Deswegen würde ich mich freuen, wenn irgendjemand anders sich da bereit erklärt, dass das dann fertig ist bis Donnerstag. Kannst du die Formatierung der Daten nochmal, also das sind jetzt ein paar Beispiele, aber jetzt, wenn das mehr als eine Stunde ist oder so, wie sieht das dann aus, kannst du das nochmal kurz als Beispiel reinschreiben? Ja, habe ich ja gemacht im Pad, ne? Du musst im Prinzip dir das Ding anhören und musst die Uhr oben an deinem Rechner mit beobachten und musst halt immer, wenn der Sprecher wechselt, musst du halt die Minute angeben. Was, die Uhr in meinem Player, meinst du? Ja, genau, der braucht halt im Prinzip die Timeline, ne? Also wer wann spricht und das fängst du am besten mit 0 an und dann ab Minute 1:30 zum Beispiel spricht dann Felber, ab 2:30 spricht wieder AMT und so weiter. Und das muss man halt bis zum Ende durchziehen. Also Na, wenn jetzt eigentlich eine. muss man sich einfach die Zeit nehmen, das ganze Ding sich nochmal anzuhören und da sitzt man halt nebenbei und tippt dann halt immer diese Zahl ein. So läuft es. Ja, meine Frage war jetzt, wenn zum Beispiel, du hast jetzt angegeben für 1 Minute, 2 Minuten, Minute 1 Felber, Minute 2 AMT. Oder ist das jetzt eine Sekunde, zweite Sekunde? Und dann die Frage, wenn du Minuten, Stunden, Sekunden hast, wie wird das formatiert? Ja, so wie halt die Uhr, die digitale Uhrenanzeige sozusagen gestaltet ist. Also ich würde es halt auf Stunde, ich meine, es sind ja nur zwei, also ich habe das dann immer so gemacht, dass ich quasi gesagt habe, also erste Stunde und wenn dann die rum ist, dann geht es halt weiter und dann hast du halt immer die 60 Minuten und jeweils die Sekunden dazu. Also 1 Minute Doppelpunkt 30, also 0:01 Doppelpunkt 30. 02 Doppelpunkt 40 und so weiter. Verstehst du? Ich habe es ja auch reingeschrieben ins Pad, wie es ausschaut. Ja, ich hab mal einen Untertitel, so Untertitel zu Dokumentation gemacht. Und da gibt's, also schreibt man das rein und dann speichert man das in eine entsprechende Datei ab und dann erscheint, liest sich der dieses Programm jetzt genau Doppelpunkte sind also okay. Ja, so hat es natürlich den Vorteil, dass du die Stunde nicht mit angeben musst, weil du einfach die Minuten weiterzählst. Also 61. Minute, 62. Minute und so weiter. Ja, also so habe ich es aber nicht gemacht, sondern ich habe immer quasi bei was 20 Uhr, also ich schreibe es jetzt nochmal ins Pad rein, dann sehe das ja. Ich denke auch. Also dadurch, dass Wenn es das der. dann durch ist, aber gut, man kann es auch anders machen, der Christoph kommt schon mit klar, der ist ja nicht doof. Also du kannst, von mir aus kannst du auch 61 irgendwas machen, klar. Also, ne, es geht auch nur darum, dass er zuordnen kann, wenn jemand spricht, was er für ein Bild dazu machen soll. Also geht denn die genaue Sekunde geht er denn sowieso nochmal durch und packt die da rein, wenn der denn wechselt sozusagen. Es geht nur darum, die Wechsel aufzumachen und zu sagen, wer ist jetzt und was soll da jetzt stehen als Bild. Genau, und es kommt jetzt wirklich nicht auf die Millisekunde, sage ich mal, an, weil der sieht ja auch die Audiodatei, die hat ja auch Ausschläge, die kann man sehen und dann weiß man auch schon, wo das ist. Na, ich habe Also jetzt es das so. muss in etwa stimmen, so auf ein paar Sekunden halt. Also ich hatte es jetzt so verstanden mit dem Protokoll, dass man sozusagen da eine formale Datei hat, die Namen immer richtig schreibt und das Protokoll rattert das dann durch und mit der reinen Textdatei macht er dann das Video fertig oder so. Also das könnte man ja einfach Skript schreiben und deswegen dachte ich jetzt, dass das Protokoll wäre. Aber das ist sozusagen nur eine Richtlinie, okay. Ja, hier wird noch alles mit der Hand gemacht. Gut, ist das damit geklärt? Ja, ich glaube, hat noch keiner hier geschrien. Um es jemandem schmackhaft zu machen, ich glaube, die Arbeit ist nicht so viel, weil Felber ja sehr viel geredet hat. Das stimmt. Ja, okay, ich kann das machen, ja. Super. Dankeschön. Ungi ist heute volles Arbeitstier. Gut, dann kommen wir auch zum zweiten Punkt. Oder zum dritten Punkt innerhalb dieses Tagesordnungspunktes. Und zwar der Vorschlag entstand ja bei der Diskussion mit Christian Felber auch bei uns mal einen gemeinen, wo ein, was habe ich geschrieben? Ah, verzeiht, einen Geldkonvent bei uns zu veranstalten. Wie sehen da die Meinungen aus? Ist das sinnvoll? Ich glaube, es wäre eine gute Idee. Und ich hatte es ja schon gestern gesagt, das würde für die ganze Gruppe würde es ein Ziel geben, mal so ein Vorreiter für was sein. Wir wollen ja Avantgarde sein. Und ich glaube, da könnten wir das mal sein. Wir könnten auch unsere eigenen Vorstellungen mit einbringen. Und von daher gesehen, glaube ich, wäre das gerade für die AG Geldordnung, ein super Projekt. Ja, also ich fände es auch toll, wenn wir das hinkriegen. Ich glaube, dass die Zeit auch jetzt sehr günstig ist dafür. Und Unter anderem auch wegen dieser Montags-Demo-Geschichte, weil halt Geldsysteme, sag ich mal, wieder in einem unschönen Zusammenhang, aber irgendwie ist es halt doch wieder ein Thema. Und umso wichtiger wäre es eben jetzt, dass man diese emotionale Debatte auf die sachliche führt. Und da können wir uns jetzt, glaube ich, wirklich ein paar Lorbeeren verdienen. Und ich glaube, dass wir da auch richtig Aufmerksamkeit bekommen werden jetzt zu dem Zeitpunkt. Was ich auch glaube ist und was wichtig ist, Felber ist mir eine Spur zu idealistisch. Das ist mir nicht unsympathisch, aber ich glaube, wir müssten ihn zumindest auf der Geldseite mehr erden und da mehr Realität reinbringen. Und das, glaube ich, das wäre dann auch eine gute Ergänzung, wie man die Stärken miteinander verbindet. Diese Meinung erhält sehr viel Zuspruch, auch von meiner Seite. Ich glaube, genau das ist der Punkt, was wir auch beitragen können. Jetzt ist die Frage, wenn wir der Meinung sind, dass das eine gute Idee ist, wie machen wir das? Soll das im Rahmen unserer zukünftigen Mittwochssitzungen laufen? Oder wollen wir uns einen separaten Termin, möglicherweise einmal im Monat, geben, wo wir speziell diese Thematik durcharbeiten? Meinungen dazu? Mein Vorschlag wäre, dass wir zunächst mal ein paar Vorbereitungssitzungen machen. Und zwar, dass wir gewissermaßen so eine Art Ausschreibung machen für Konzepte. Er hat ja in seinem Buch hat er ja eine Vorstellung von einem Währungssystem gebracht. Dass wir sagen, okay, wir machen so eine Ausschreibung, wer dran teilnehmen will, kann dran teilnehmen, sein Konzept vorstellen und das wird ja dann in dem dann anschließenden Evaluierungskonvent dann mehr oder weniger beschlossen. Ich würde es immer auf die Mittwochssitzungen takten. Das sind dann gewissermaßen Themen-Mittwochssitzungen, wo es keine anderen Punkte gibt. Man kann ja vielleicht den einen oder anderen Punkt voranschieben, aber so Themenschwerpunkte. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Piraten ein bisschen Schwierigkeiten haben, wäre das so eine Art tragendes Element für andere AGs auch. Bischof, Frage, Arne, wenn du von Konzepten redest, redest du von inhaltlichen Konzepten, richtig? Ja. Bei mir ist es erstmal wichtig, beim Konvent, dass wir die Systematik des Konvents richtig machen und ehrlich gesagt ist mir, was da als Thema herauskommt, eher in meinem sekundären Interesse. Ja, und das gleiche Horn blase ich auch gleich. Ich glaube auch, wir müssen, wenn wir so ein Konvent machen, erstmal die Fragestellungen dieses Konventes klar machen unter uns. Die Methodiken, die wir auf so einem Konvent anwenden, müssen uns klar sein und müssen wir beherrschen. Also das heißt, es ist relativ viel Arbeit, bevor wir überhaupt thematisch anfangen. Weil wenn wir jetzt einfach so drauf losgehen und irgendein Konzept von irgendjemand nehmen und das dann irgendwie abschließen, das ist nichts anderes als Grillen. Also das wäre jetzt kein Konvent in dem Sinne, wie ich es verstehe. Rudi. Ja, ich gebe beiden Vorrednern recht und denke auch, dass man, wenn man damit mal anfangen will, sich irgendein leichtes, kleines Thema sucht, damit man erstmal die Wege lernt, wie man das macht. Arne. Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn man gewissermaßen das in zwei Teile dann anteilt. Der eine Teil geht, wie der Konvent selbst ausgeführt werden sollte. Aber ich glaube, damit in der Evaluierungsphase, in der Phase, wo dann etwas rauskommen soll, bei diesen ganzen Bewertungen, da glaube ich, sollte schon eine Informationsphase rein und damit man dann sagt, okay, das sind jetzt, ich sag's mal, die Alternativen, das sind die Ideen, die in den Ring geworfen wurde und aus dieser Perspektive heraus sollte man dann die Fragen beantworten und auch auswählen. Wischer? Ja, ich gebe Arne da soweit schon mal recht. Also vom Ablauf her, so genau hat Felber das ja nicht beschrieben, wie die einzelnen Steps in dem Konvent laufen sollen. Also da haben wir ja freie Wahl und können uns da was überlegen. Also ich habe es gestern schon mal erwähnt, es ist durchaus möglich, dass man am ersten Konvent und so sich gleich überlegt, also die Frage muss vorher klar sein, um was für ein Thema es geht. Und dann kann man im ersten Konvent sich ja überlegen, welche Methode soll angewandt werden zum Aussuchen. Da kann man sich danach überlegen, wenn man kondensieren nimmt oder so, also kondensieren, dass man irgendwie dann die Fragen formulieren muss oder beziehungsweise die Fragen und die Antwortmöglichkeiten. Und dann kann man natürlich, wenn man die formuliert hat erstmal, dann kann man natürlich dann im weiteren Konvent zu den Antwortmöglichkeiten dann Diskussionen machen. Oder jemanden, der meint, ja, das wäre jetzt die Antwort, die er präferieren würde, dann eben ein Statement dazu machen, was er da so gut daran findet und warum er diese Antwortmöglichkeit bevorzugen würde oder ähnliches. Dann hätte man seine Diskussion und könnte dann irgendwann darüber abstimmen, vermute ich mal. Also so wäre der Ablauf, wie ich es mir jetzt mit dem Konsensieren vorstellen würde. Also ich halte auch sehr viel davon, erstmal ein paar Tests zu machen an kleineren Thematiken, beispielsweise auch für Sachen, die wir, wo wir auch schon einer Meinung sind, einfach um mal durchzuexerzieren, wie würde das denn laufen, wenn wir das jetzt nochmal auf einer breiteren Basis machen würden. Reines Beispiel, Spekulation auf Nahrungsmittel über Derivate und derartigen Geschichten. Das ist ein recht eng umrissenes Thema, da kann man recht gut ein paar Analysen erstmal eine Problembeschreibung machen, die kann man dann auch mit Widerstandspunkten belegen, ob man bestimmte Dinge für logisch hält oder nicht, und dann von den Lösungsansätzen ebenfalls. Und dann kann man den Status quo beschreiben, sagen, inwieweit man den akzeptabel findet, und dann kann man das systemische Konsensieren daran erstmal ausprobieren. Und dann kann man sich schrittweise zu anderen Themen weiterhangeln. Das wäre quasi eine Idee für die erste Arbeitssitzung in dem Bereich, das einfach mal an diesem Beispiel auszutesten. Nur, dass wir uns klar verstehen. Das heißt ja nur, dass wir dann dieses systemische Konsensieren, wie er es nennt, dass wir das hier mal probieren. Aber mit dem Konvent hat es nur insofern zu tun, dass das das von ihm vorgeschlagene Konsensverfahren ist. Genau. Aber das besteht ja aus zwei, also sein Ansatz bei diesen Konventen besteht ja aus zwei Teilen. Das erste ist, sich eine Fragestellung gemeinsam zu überlegen, dann über die Methodik des systemischen Konsensierens zu antworten und eben zu Konsens zu kommen. Piratus. Ja, ich habe jetzt gerade mal mir Gedanken gemacht, wie man das machen könnte. Wenn wir, sagen wir mal, 5 Konvents durchführen, würde ich den ersten als Thema, als Überthema die eigentliche Problemanalyse machen. Optimalerweise wäre es natürlich so, dass man sich am Ende eines solchen Konventes auf eine Problemanalyse einigt. Also man sich einig wird, was das eigentliche Problem ist. Im nächsten Konvent trifft man sich, um Fragen zu finden. Also gar nicht um Antworten, sondern wirklich nur Fragen aufzuwerfen, sich da auch zu einigen, welche Fragen wirklich relevant sind für die Problemanalyse, die man durchgezogen hat, und dann im nächsten dann Antworten finden, im nächsten dann Einigung finden und im letzten dann dokumentieren, was man gefunden hat. Das wäre so eine Idee, wie man von meiner Seite her, wie man das machen könnte in 5 Veranstaltungen. Finde ich, ist eine gute Idee, ja. Weitere Meinungen und Ansätze? Gut, das schließt eigentlich quasi auch schon an das nächste Thema an, das ja genau auf diese Konzepte eben auch abzielt, eben Zielparameter einzurichten, eben aufgrund einer Problemanalyse über die Findung von Fragen dann tatsächlich auch zu Antworten und Konzepten zu finden und die dann so zu konsensieren, dass am Ende die Mehrheit gut dahinter stehen kann und entsprechende massive Gegenpositionen vermieden werden. Das ist auch die Idee der Vision der Piratenpartei, an der ich gerne weiterarbeiten möchte. Und was auch heute angekündigt war als letzter Tagesordnungspunkt. Ich halte den Vorschlag von Piratus mit diesen 5 Teilen, mit diesen 5 Phasen für eine sehr gute Idee. Und da könnte man quasi auch schon aus der gesellschaftlichen Vision ein paar Sachen rausziehen für die Fragestellung und einfach mal schauen, ob wir mit der Problemanalyse jetzt gleich konkret anfangen wollen, um um quasi schon mal den ersten Stein zu legen. Wie sieht's aus, Bunky? Ja, ich wollte darauf hinweisen, es gibt ein Online-Tool zum Konsensieren, also sozusagen ein fertiges Ding. Ja, das könnte man mal ausprobieren. Also nur gibt's also bereits ein Online-Tool, was bereits programmiert ist. Das klingt gut. Muss aber erst programmiert werden, richtig? Nein, das muss man draufklicken und da geht's los. Ich habe es gepostet, www.konsensieren.eu. Ich bin schon drauf, ja. Was es alles schon gibt, super. Gibt es sogar auf YouTube ein Video, wo das Ganze nochmal beschrieben wird. Aber dafür müssen wir erstmal Text generieren, um dann den Text in verschiedenen Phasen abzustimmen, richtig? Also das muss erstmal mit Text bestückt werden. Nein, ich glaube, das Programm denkt sich den Text alleine aus. Das heißt ja, ja, dann leg das doch mal an und dann lade uns alle dazu ein, da bei deinem Konsensieren mitzumachen. Dann locken wir uns alle darauf ein und dann probieren wir das aus. Homepage mit eingebauter Gedankenlesmaschine. Nee, Entschuldigung, also nee, der Vorschlag von Piratos, also sozusagen das die Stufen oder so, das muss natürlich, also fand ich gut, ja, und das müssen wir natürlich gut durch designen, und ich denke, es lohnt sich da auch Zeit zu investieren, weil in anderen Abstimmungen, es gibt dann immer Pathologien oder so, dass man sagt, und wenn jetzt jemand partout nicht das will oder so, wie vermeidet man in dem Fall jetzt irgendwie ein Konflikt oder irgendwas, dass man das sorgfältig durchdesignt. Hast du mit dieser Webseite schon mal rumgespielt, wie das funktioniert? Weil im Moment, ich hab mir jetzt leider nicht angemeldet, aber ich verstehe noch nicht, wie das funktionieren soll. Ja, ich denke, wir sollten einfach mal uns zusammensetzen und das Beispiel, das in diesen Videos auch vorgeführt wird, ob man über auf den Pitzbuin oder auf den Breitachklamm laufen, also einen Wanderweg uns aussuchen, einfach und dann so simulieren, jeder hat eine Präferenz für einen Wanderweg, und dann spielen wir das einfach mal durch. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn man ein Thema nimmt, das außerhalb unseren Streitthemen liegt. Finde ich sogar sehr empfehlenswert. Deswegen vorher mein Vorschlag, Spekulation auf Nahrungsmittel. Hat zwar am Rande mit unserem Thema zu tun, sehe ich aber keine Gegenmeinung. Ja, ich befürchte nur, dass bei diesem Thema der Konsens mehr oder weniger sofort hergestellt ist. Wie wäre es denn mit dem Sinn des Lebens? Gute Idee, philosophisches Thema. Gute Idee. Der ist doch 42. Ach Mist, das würden sie alle sagen. Mal sehen. Das wird dann beim Konsensieren rauskommen. Ich finde, das ist eine gute Frage, ja. Es ist genau irgend sowas. Irgendwas. Ja. Wir können darüber abstimmen, wo der außerordentliche Bundesparteitag stattfinden soll. Ich mache mal einen ganz anderen Vorschlag zur Diskussion. Sind Golfplätze ökologisch und ökonomisch sinnvoll? Da bist du aber befangen. Ja, ich bin ja auch kein AG-Mitglied. Darfst trotzdem mitmachen. Also so wie ich das systemische Konsensieren verstanden habe, geht es also sozusagen um konkrete Entscheidungen. Also, vielleicht kann man das auch ausweiten auf so allgemeine Fragen, aber die Frage, wollen wir einen Golfplatz in der Nähe von unserem Piratendorf haben oder so? Man kann auch ganz verschiedene Vorschläge gegeneinander abstimmen, die zum Teil in Konkurrenz miteinander stehen. Das ist der Vorteil des SK-Prinzips, dass jeder im Prinzip seine Widerstandspunkte vergibt und dann, was bei am wenigsten Widerstandspunkte hat, das wird dann genommen. Ich glaube, das ist auch das Prinzip, ich habe noch mal kurz drüber nachgedacht, was gestern Felber sagte. Hier geht es wahrscheinlich mehr um die Frage, wir sagen, wir haben hier ein Grundstück, 5 Hektar, was machen wir damit? Und da gibt es den einen Vorschlag, einen Golfplatz draus zu machen, da gibt es einen Vorschlag, ein Gewerbegebiet draus zu machen, da gibt es einen Vorschlag, ein Wohngebiet draus zu machen, und daraus kommt dann diese Konsensgeschichte. Jo. Ja gut, es ist dann also ein reines Entscheidungstool und eigentlich gar nicht so ein Brainstorming-Tool, wie ich jetzt dachte. Doch, jeder kann ja hier verschiedenste Vorschläge am Anfang einbringen. Das heißt, du hast eine Sammlungsphase, die auch immer mal wieder erneut werden kann, wo feinere Eingliederungen in Partikularvorschlägen erstellt werden können. Und dann vergibst du deine Widerstandspunkte jeweils darauf. Und das kann beliebig lang werden. Klingt das nicht wie Liquid Feedback? Nein. In einer gewissen Weise doch. Egal, ich wollte das jetzt nicht madig machen. Also weder Liquid Feedback noch das Konsistieren. Da kann man bei Liquid Feedback die Abstimmung oder die Ablehnung oder die Zustimmung differenzieren. Also das was ich als entscheidendes Tool empfinde, als entscheidendes Feature empfinde, ist, dass ich die Ablehnung ausdifferenzieren kann. Jetzt mal ein bisschen taktisch oder spieltheoretisch ist es so, dass in einem Ja- oder Nein-Modell lohnt es sich für Leute, die jetzt Mehrheiten beschaffen, rumzuziehen und Unentschiedene massiv zu beeinflussen, die sozusagen unentschieden sind, die werden dann mit einem ganz kleinen sind dann zwar immer noch unentschieden, aber stimmen doch ja ab. Wohingegen, wenn ich das abstufen kann, dann werden die Unentschieden dann höchstens mit einem Punkt geben oder sowas. Also die werden dann auf gar keinen Fall 10 Punkte geben. Also 10 Punkte geben dann nur die bei einer Zustimmung, die wirklich voll davon überzeugt sind, und bei einer Ablehnung geben -10 Punkte wirklich nur die voll dagegen sind. Ja, die Skala ist normalerweise so, bei 0 hast du überhaupt keinen Widerstandspunkt, bist du vollständig mit einverstanden, und bei 10 hast du maximal Widerstand. Also das ist das klassische Modell. Ja, wobei ich solche feinen Aufteilungen dann auch wieder ungeschickt finde, psychologischer Sinn, weil oft die Leute in Extremen denken und dann nicht fein unterscheiden, ist es jetzt 7 oder 6, die sagen dann 5, 10 oder 0. Also das heißt, man sollte, wenn man so eine Auswahl bietet, glaube ich, auch nicht zu viele feine Unterschiede machen, sonst verliert sich der Effekt wieder. Also die Diskussion ist eigentlich die gleiche, die es auf fast jedem Parteitag bezüglich der Wahlsysteme gibt. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, und die gibt es natürlich hier genauso. Und die können von der Sache her genau die gleichen Vorteile und die gleichen Nachteile haben. Und die Reaktion und die Handhabung der User wird auch ähnlich sein. Deswegen fand ich schon, also hat er ja recht, ne, wenn er gemeint hat, naja, so ein bisschen Basisdemokratie-Erfahrung haben wir schon, das stimmt. Also so ein paar Sachen lassen sich da sicherlich auch übertragen. Ja, bitte? Die Frage ist, ob wir den offiziellen Teil an dieser Stelle beenden und dann einfach weiter in der freien Rede die Sachen weiter diskutieren und vorhaben, oder soll das noch alles auf die Aufnahme mit drauf? Ich glaube, wir haben noch was unter Sonstiges, oder? Dann ist der Vorschlag, wir machen jetzt Sonstiges und dann schließen wir die Aufnahme und den offiziellen Teil und dann diskutieren wir weiter. Gibt es dazu Gegenrede? Ja. Sonstiges ist eigentlich nicht mehr viel. Ich wollte bloß wissen, wann die nächsten Koordinatorenwahlen sind, und die sind in circa 2 Monaten. Gut, dann ist diese Info raus. Dann danke ich allen recht herzlich. Es ist 21.52 Uhr. Ich beende hiermit die offizielle Sitzung und danke allen Anwesenden für ihre Teilnahme und ihre Beiträge. Ja, dankeschön. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.